Eine Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagenturen Hamnews zufolge begannen die amerikanischen und südkoreanischen Streitkräfte am 30. November die gemeinsame Kriegsübung Vigilant Ace zur Erhöhung der Fähigkeit der gemeinsamen Operationsausführung im Krieg. Dafür wurden eingesetzt von der amerikanischen Seite 5 Truppeneinheiten unter dem Kommandostab der pazifischen Streitkräfte, darunter der 51. Kampfflugzeugverband und der Marineinfanterieflügelverband, und von der südkoreanischen Seite 10 Truppeneinheiten, darunter der 20. Kampfflugzeugverband und der 38. Kampfflugzeugbataillon der Luftstreitkräfte. Was dabei sehr gefährlich ist, ist es, dass diese Übung die Führungsspitze und die bedeutenden strategischen Anlagen der DEVK zum Ziel hat. Außerdem beschäftigte sich der südkoreanische Kommandostab für Verteidigung der nordwestlichen Inseln am 29. November in der Umgebung der 5 Inseln auf dem koreanischen Westmeer, dem gefährlichsten Gebiet, mit der Schussübung auf dem Meer. Aus Anlass des Tages des Kanonengefechts um die Insel Yeonpyeong bestimmte die südkoreanische Marineinfanterie den November als den Monat des großen Sieges der Marineinfanterie und hat vor, bis Dezember in allen Truppen die Kampfbereitschaft zu überprüfen und integrierten Übungen gegen die DEVK durchzuführen.